Kapitel 41. David und Kim kommen zur nächsten Tür. Kim macht die Tür auf und sie gehen in den Club. Die Musik ist Techno. Der Sound ist fantastisch. Der Bass ist eine große Vibration. Der Beat ist super schnell. Viele Leute tanzen. Kim holt zwei Bloody Mary. Kapitel 42. David sieht, dass alle Leute im Club schwarze Kleidung und schwarze Accessoires haben. Manchmal gibt es ein rotes Detail, zum Beispiel einen Ring mit einem roten Rubin. Alle Leute trinken Bloody Mary. Nur ein paar ältere Leute trinken Rotwein. Kapitel 43. Prost, David. Prost, Kim. Plötzlich sieht David, dass auch Kim nicht komplett in Schwarz geht. Sie hat eine Halskette. Die Kette ist schwarz. Aber sie hat zwei rote Rubine. Die Rubine sind sehr klein. Sie haben eine Distanz von 3 Zentimetern. Die zwei roten Rubine sehen aus wie zwei rote Punkte auf ihrem Hals. Kapitel 44. Kim fragt: Hast du Lust zu tanzen? Große Lust, sagt David. David und Kim gehen auf die Tanzfläche. Die Tanzfläche ist manchmal blau, manchmal grün und manchmal rot. Die Lightshow ist ein Video mit psychedelischen Farben. Die Computermusik gibt Energie ohne Ende. David und Kim tanzen sich in Trance. Kapitel 45. David und Kim tanzen lange. Dann kommt ein altes Lied, Summer Wine von Nancy Sinatra. Die Atmosphäre ist sehr romantisch. Kim legt ihre Arme um David. Am Ende des Liedes gibt Kim David einen Kuss. Auf den Hals. David ist wie elektrisiert.